Okay, good evening. Thank you for coming. Guten Abend und danke fürs Kommen. We had a nice marriage seminar this weekend. Wir hatten dieses Wochenende ein schönes Eheseminar. And we had a lot of laughs and wir haben viel gelacht. Talked about good things. Und haben über gute Dinge gesprochen. Like communicating with each other. Wie zum Beispiel miteinander zu kommunizieren. And I don't want to mention the rest of it. Und den Rest möchte ich nicht erwähnen. But we had a good time. Aber wir hatten eine gute Zeit. So. Okay, let's go right into the message. Gehen wir jetzt gleich zur Botschaft. And I want you to turn, if you'd like, to 1 Corinthians chapter 10. Und ich würde gerne, dass ihr bitte 1. Korinther 10 mit mir aufschlagt. We've been speaking. This is the last message in this series. Das ist jetzt die letzte Botschaft in dieser Serie. But this series is the foundation of the next 100 years in our church. Aber diese Serie ist das Fundament von den nächsten 100 Jahren von uns und von dieser Gemeinde. Serving the purpose of God. Dem Zweck Gottes zu dienen. And this message tonight will complete the series. Und diese Botschaft heute Abend wird diese Serie vervollständigen. We've talked about worship. Wir haben über Anbetung gesprochen. How the heart of worship is Jesus Christ crucified. Wie das Herz der Anbetung Jesus Christus, der gekreuzigte Jesus Christus ist. We've talked about fellowship. Und wir haben über Gemeinschaft gesprochen. How the heart of fellowship is Jesus Christ crucified. Wie das Herz der Gemeinschaft der gekreuzigte Jesus Christus ist. We've talked about discipleship. Und wir haben über Jüngerschaft gesprochen. And how the heart of discipleship is Jesus Christ crucified. Und wie das Herz der Jüngerschaft der gekreuzigte Jesus Christus ist. And we've talked about ministry. Und wir haben über Dienst gesprochen. And how the heart of ministry is Jesus Christ crucified. Und dass das Herz des Dienstes der gekreuzigte Christus ist. And we've been speaking about the mission. Und wir haben über Mission gesprochen. And we're still trying to figure out what the heart of the mission is. Und falls ihr noch immer versucht herauszufinden, was jetzt das Herz von Mission ist. No, it's Jesus Christ crucified. Es ist Jesus Christus gekreuzigt. And we've given four aspects of the mission. Wir haben vier Aspekte der Mission gegeben. That begin immediately. Die sofort beginnen. When you get saved. Wenn du errettet wirst. First one is to invite people to worship God. Das erste ist Leute einzuladen, Gott anzubeten. The second one is to introduce people. Das zweite ist Leute vorzustellen. Into the fellowship. Oder Leute einzuführen in die Gemeinschaft. Could you imagine if you died tonight and you got to heaven? Könnt ihr euch vorstellen, wenn du heute sterben müsstest und in den Himmel gehst? And you're there, the angels escort you. Du bist da und die Engel führen dich dorthin. And you're there. Und dann bist du plötzlich da. And he says, okay, I've got to get some more. You're on your own. I have to get some more. Und er sagt, okay, ich muss noch mehr holen. Just kind of make your way around. And there's no signs, there's nothing, you know. Also schau dich einfach um und es gibt like, da keine Tafeln. All nichts. These people worshiping God, you know. Es sind einfach all diese Leute, die Gott anbeten. You're just kind of lost up there, like. Bist du ein bisschen verloren da oben? Hello. Hello. Hi, my name's Hallo. Rob. Ich heiße Rob. Yeah. It's fine. Just worship the Lord, okay? Ja, das ist gut. Bete einfach deinen Herrn an. Like nobody knows anybody here, so just worship God, you know? Keiner kennt da den anderen, also bete einfach Gott an. It would be strange if there was nobody introducing people to people. Das wäre sehr eigenartig, wenn dann niemand anderen Leuten vorstellen würde. And then we encourage people into discipleship. Und dann ermutigen wir Leute, dass sie in Jüngerschaft gehen. So we invite. Also laden wir ein. And we introduce. Und wir stellen vor. And we encourage. Und wir ermutigen. And then we involve people in the ministry. Und dann involvieren wir Leute in den Dienst. Which is the most challenging of the four. Was von diesen vieren das herausforderndste ist. Discipleship is amazingly challenging. Jüngerschaft ist unglaublich herausfordernd. To walk alone with Jesus Christ. Alleine mit Jesus Christus zu gehen. No one else can walk that road with you in the wilderness. Niemand kann diesen Weg mit dir gehen in der Wüste. We can only encourage, go to God, go to God. Wir können nur ermutigen, geh zu Gott, geh zu Gott. He's there. Er ist dort. I can't go with you, go to God. Ich kann da nicht mit dir hingehen, geh zu Gott. Speak to him. Sprich zu ihm. But even more challenging than that is involving people in the ministry. Aber noch mehr herausfordernd als das ist, Leute in den Dienst zu involvieren. Finding our place. Unseren eigenen Platz zu finden. And something that Rick Warren says in his book, The Purpose-Driven Life. Und etwas, was der Rick Warren sagt in diesem Buch, Das Leben mit Vision. He says this. Er sagt Folgendes. In day 34. Am 34. Tag. Thinking like a servant. Wie ein Diener zu denken. Service starts in your mind. Der Dienst beginnt in deinen Gedanken. To be a servant requires a mental shift. Ein Diener zu sein, da bedarf es einer mentalen Veränderung oder mentalen Veränderung. A shift in your mind. Also eine Gedankenänderung. Yeah. A change in your attitudes. Eine Veränderung deiner Einstellungen. God is always more interested. Gott ist immer mehr daran interessiert. In why we do something. Warum wir etwas tun. Than in what we do. Als daran, was wir tun. Yeah. That's our message tonight. Und das ist die Botschaft heute. Why do we do what we do? Warum tun wir, was wir tun? We want to get involved. Wir wollen involviert werden. But why? Aber warum? Is it so important what we do? Ist es so wichtig, was wir tun? It is important. Es ist wichtig. But not as important as why we do it. Aber nicht so wichtig wie das, warum wir es tun. I mean, we can have the body parts all in place. Wir können also alle unsere Körperteile im richtigen Platz haben. And if the angel came today and said, "Let me show you how accurate your body fits together." Und wenn der Engel kommen würde und sagen würde, lass mich euch zeigen, wie genau euer Leib so zusammenpasst. How much it looks like a body. Wie sehr das aussieht wie ein how Leib. Everybody is in place. Wie jeder am richtigen Platz ist. And then we saw it. Und dann sehen wir es. And it was pretty accurate. Und es war ziemlich genau. The ear was somewhere on the head. Das Ohr war da so irgendwo am I mean, Kopf. It wasn't, it was in the back of the head, but at least it was on the head. Also es war zwar hinten am Kopf, aber zumindest you know, war es am Kopf. The nose was over here and the two eyes were on the side of the head. Die zwei Augen auf einer Seite des Kopfes. Like overall it's pretty good. Aber so insgesamt ist es ziemlich gut. We knew what we were doing, but we didn't know why we were doing it. Wir wussten zwar, was wir getan haben, aber wir wussten nicht, warum wir es getan haben. I would rather have a church where the foot is on the head. Ich habe lieber eine Gemeinde, wo der Fuß am Kopf ist. And we're hopping on one foot. Und wir hüpfen da auf einem Fuß. And the foot is on the head and the ear is on the side of the hip and all this, everything's kind of like out of place. Und der andere Fuß ist am Kopf und das Ohr ist irgendwie auf der Hüfte und alles ist nicht so im richtigen Platz. But we're having a good time. Aber wir haben eine gute Zeit. We know why we're doing what we're doing. Wir wissen, warum wir tun, was wir tun. And eventually God will move the foot down and put the ear up here. Und dann irgendwann wird Gott schon den Fuß nehmen und hinunter bringen dort, wo er hingehört, und das Ohr auch dort, wo es hingehört. So the question is, why do we do what we do? Also ist die Frage, warum tun wir, was wir tun? Tonight we're going to talk about the building a little bit too. Heute werden wir auch ein bisschen über das Gebäude sprechen. We have the opportunity to buy this building. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Gebäude zu kaufen. In the next month. Im nächsten Monat. If we don't buy it in this month, it will not be available to us anymore. Wenn wir es diesen Monat nicht kaufen, dann wird es für uns nicht mehr zur Verfügung stehen. It will be renovated downstairs for something else. Es wird dann unten renoviert werden für etwas anderes. Like a villa or a Hofer or something. Wie sowas wie einen Villa oder einen Hofer. And we'll never have the opportunity again. Und wir werden nie wieder diese Möglichkeit haben. So we have the opportunity. Also haben wir die Möglichkeit. But why would we want to buy this building? Aber warum würden wir dieses Gebäude kaufen wollen? We know what we would use it for. Wir wissen, wofür wir es verwenden which würden, is important. Was sehr wichtig ist. We need place for people to grow. Wir brauchen Platz, damit Leute wachsen we können. Need a bigger hall. Wir brauchen eine größere Halle. We want to build a hall downstairs that can fit. We talked to we have architects here tonight who will share a little bit. Und wir haben dann einen Plan, unten eine Halle zu bauen, und wir haben auch Architekten hier, die das heute ein bisschen erklären können. And we can open up the underneath the terrace and build a beautiful chapel down there. Und wir können das aufmachen, also unter der Terrasse, und einen wunderbaren, also wunderbaren Saal bauen. Next year for or the year after that for Easter, we can invite hundreds of people to an Easter presentation. Und nächstes Jahr oder das Jahr danach können wir hunderte von Leuten einladen für eine Osterpräsentation. We can have banquets down there. Wir können da so große Feiern haben. We know a lot of things what we can do. Wir wissen viele Dinge, die wir tun können. But why would we do it? Aber warum würden wir sie tun? And here's our answer in 1 Corinthians chapter 10. Und hier ist unsere Antwort in 1. Korinther 10. Verse 31. Vers 31. Whether then you eat or drink, ob ihr nun esst oder trinkt, or whatever you do, oder sonst etwas tut, it doesn't matter whatever you're doing. Es ist egal, was auch immer du tust. If you're at the bakery and you make Krapfen, wenn du in der Bäckerei bist und dort Krapfen machst, or you're a truck driver who drives to Switzerland every day, oder du bist ein Lastwagenfahrer, der jeden Tag nach in die Schweiz fährt, or you're a doctor, oder du bist ein Arzt, or you're a mom, oder eine Mutter, or a student, oder ein Student, or you're unemployed, oder du bist arbeitslos, or if you're a refugee, oder du bist ein Flüchtling, or whatever you are, was auch immer du bist, your grandmother, du bist deine Großmutter, grandfather, Großvater, whatever we're doing, was auch immer wir tun, here it is, do all to the glory of God. Tut alles zur Ehre Gottes. This is why, das ist der Grund, warum we want to take this building. Warum wir dieses Gebäude kaufen wollen. Why? Warum? For the glory of God. Für die Herrlichkeit Gottes. Do all things for the glory of God. Tut alles zur Ehre Gottes. Now, 1 Corinthians 6, for example. Zum Beispiel 1. Korinther 6. In verse 18. Vers 18. It says to flee from immorality. Das heißt, dass man fliehen soll von der Unzucht. Because your body is bought by the Lord. Weil dein Leib vom Herrn erkauft ist. It doesn't belong to you. Er gehört dir nicht. It's the temple of the Holy Spirit. Es ist der Tempel des Heiligen Geistes. So glorify God in your body. Also verherrliche Gott in deinem Leib. What does it mean to glorify God? Was bedeutet es, Gott zu verherrlichen? Tomorrow you're going to go and you're going to work at the Anchor Bakery. Morgen gehst du und wirst dann beim Anker arbeiten. And you're going to say, bitte sehr. Und du wirst sagen, bitte sehr. And someone's going to say, 6 Krapfen, please. Und jemand wird sagen, ich hätte gerne 6 Krapfen. And you're going to give them those Krapfen to the glory of God. Und du wirst ihnen diese Krapfen zur Ehre Gottes geben. To the glory of God. Zur Ehre Gottes. You're going to hand out all these breads to the glory of God. Du wirst all diese Brote austeilen oder hergeben zur Ehre Gottes. You're going to drive your taxi to the glory of God. Du wirst dein Taxi fahren zur Ehre Gottes. You're going to work in the kindergarten to the glory of God. Und im Kindergarten arbeiten zur Ehre Gottes. On the Baustelle to the glory of God. Auf der Baustelle zur Ehre Gottes. You're going to be a mom tomorrow at home with 5 kids screaming to the glory of God. Und du wirst morgen zu Hause sein als Mutter mit 5 schreienden Kindern zur Ehre Gottes. What does it mean, was bedeutet es, to do something to the glory of God? Etwas zur Ehre Gottes zu tun. It means this. Es bedeutet Folgendes. That I, dass ich, through my life of worship, durch mein Leben der Anbetung, which means that I have a deep appreciation for all that Christ has done, das heißt, dass ich es tief schätze, alles was Christus getan hat, is doing, und was er noch immer tut, will do, und tun wird, and I have this high respect, und ich habe diesen hohen Respekt for all he is, für all das, was er ist, past, present, future, in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. This burns in my heart, und das brennt in meinem Herzen. And I live my life, und ich lebe mein Leben with this consciousness, mit diesem Bewusstsein. And as I live my life with this burning in my heart, und wenn ich jetzt so mein Leben lebe mit diesem Brennen in meinem Herzen, my life draws attention to the awesomeness of God. Dann zieht mein Leben die Aufmerksamkeit auf die Wunderbarkeit Gottes. You don't believe me. Ihr glaubt mir nicht. Say, I don't believe you. My life doesn't draw anybody to the awesomeness. It does. Mein Leben führt niemanden zur Herrlichkeit Gottes. The miracle of God. Das Wunder Gottes. Of the treasure in an earthen vessel. Von dem Schatz in einem irdenen Gefäß. The miracle of it. Das Wunder davon. You know, like sometimes you see in television, manchmal sieht man im Fernsehen, someone in New York, they look up, you know. Jemand in New York, der hinaufschaut. And they say, look, look, look. Und sagt, ah, schau. And people start looking up and und alle fangen an, darauf zu schauen. Up there, look. Schau, da oben, ganz oben. And pretty soon there's like 4 people, like, where? Und bald sind da 4 Leute und dann fangen alle an. Dann 10 oder 15 Leute. 50, 60 Leute. And then the guy who said, look up, walks away. Und dann der gesagt hat, schau drauf, geht dann weg. And everybody's looking up. Und jeder schaut drauf. And this is this kind of the same principle. Und das ist so das ähnliche Prinzip. Where it's like you're different. Wo es so ist, du bist anders. There's something about the way that you live. Da ist irgendwas an der Art, wie du lebst. That is different. Das anders ist. You are human. Du bist Mensch. But you're different. Aber du bist trotzdem you anders. Fail like everybody else does. Du machst Fehler genauso wie jeder andere. But what is it about you that comes back? Aber was ist es an dir, was da zurückkommt? We live by the promises of God. Wir leben von den Verheißungen Gottes. We have faith. Wir haben Glauben. We have hope. Wir haben Hoffnung. We have love. Wir haben Liebe. And this makes us different. Und das macht uns anders. I was driving down Gudrunstrasse yesterday. Ich bin gestern auf der Gudrunstrasse gefahren. And there's always traffic on that street. Und da ist immer Verkehr auf der Straße. And people are always trying to cross over from across. They're trying to make a left turn. Und Leute versuchen da immer irgendwie links abzubiegen hinein. But there's so many cars in a row, they just sit there for minutes. Aber da, weil da so viele Autos immer fahren, muss man immer minutenlang warten. But I have been letting hundreds of cars go through. Aber ich habe schon jetzt hunderte von Autos da vorbeifahren lassen. Turn to Matthew 5 and I'll tell you the rest of the story. Schlagt Matthäus 5 auf und ich sage euch den Rest der Geschichte. I've been making many, many friends in the city. Ich habe da jetzt schon viele Freunde gemacht in der Stadt. And I think eventually I'm going to change the whole city. Und ich glaube, dass ich irgendwann die ganze Stadt verändern werde. But yesterday something very unusual happened. I was really blessed. Gestern ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert und ich war da wirklich gesegnet. Because no one is letting anyone cross over. Weil niemand irgendjemanden da rüberfahren lässt. Why should they? Warum sollten sie? They have the right of way. Sie haben den Vorrang. That's the law. Das ist das Gesetz. I'm not doing anything wrong by not letting you cross through. Ich mache nichts falsch, wenn ich dich da nicht vorbeifahren lasse. But I just see these people day after day. Aber ich sehe einfach diese Leute jeden Tag. And I just start to hold the traffic back and let a few through. Und ich fange einfach an, den Verkehr aufzuhalten und lasse ein paar durch. I think I've let maybe in the last 2 months 80, 90 cars through, you know. Ich glaube, ich habe in den letzten 2 Monaten wahrscheinlich 80 oder 90 Autos vorbeifahren lassen. Yesterday. Und gestern I was coming along, bin ich da gefahren. Like 7 cars in front of me, da waren 7 Autos vor mir and like 25 in back of me, und 25 hinter and mir. I see this car sitting there, und ich sehe, wie dieses Auto dort steht. And I see the guy driving. Und ich sehe diesen Mann, der im Fahrersitz He's got war. His wife and kids everywhere hanging over him. Und da waren die Kinder, und also seine Frau und die Kinder sind da überall herausgehangen. He sees all these cars behind me. Und er sieht all diese Autos hinter mir. So he just kind of leans over in disgust. Und so lehnt er sich da so ganz unangenehm berührt da hinüber. Die Kinder schreien. The wife is yapping. Die Frau He's beschwert spaced sich. Out. Er schaut einfach nur so in die Luft. And I come along, und ich komme dann. And I flip my lights, und ich habe da also aufgeblinkt. Put my hand out the window and I wave him through. Und habe die Hand aus dem Fenster gestreckt und habe ihn da rausgewunken. The guy jumps up to the steering wheel. Und dieser Mann richtet sich so auf zum Lenkrad. Puts his hand to his lips. Und gibt seine throws seine Hände me a zu kiss. Den Lippen und macht. I mean, he didn't just go. He threw me like. Also er hat mir wirklich so eine Kusshand geworfen. And crossed through. Und ist eben da durchgefahren. I felt so wonderful. Und ich habe mich so wunderbar I gefühlt. I felt better than he did. Ich habe mich wahrscheinlich besser gefühlt als er. And I thought, this kind of an attitude comes because this is what the Lord did. Und ich glaube, diese Art von Einstellung kommt, weil das ist, was der Herr getan hat. The Lord didn't have to come down. Der Herr musste nicht runterkommen. He didn't have to die for us. Und er musste auch nicht für uns sterben. If he never died for us, wenn er niemals für uns gestorben wäre, he would not be unjust. Dann wäre er nicht ungerecht. But this is the nature of the Lord. Aber das ist die Natur des Herrn. And this affects us. Und das beeinflusst uns. And this is the heart of worship. Und das ist das Herz der Anbetung. That our Savior went to the cross. Dass unser Retter zum Kreuz gegangen ist. And we have this treasure inside of us. Und wir haben diesen Schatz in uns drinnen. This knowledge. Dieses Wissen. Of what he did in the past. Davon, was er in der Vergangenheit what getan hat. What he's doing now in the present. Was er jetzt in der Gegenwart What he's going to do once we get to eternity. Und was tun wird, wenn wir mal in die Ewigkeit and kommen. And all that he is. Und all das, was er ist. Ever the same, past, present, future. für immer, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. Alpha und Omega, beginning, also Anfang und Ende. And this treasure is inside of us. Und dieser Schatz ist in uns drinnen. And if we just live by faith and conscious of it, und wenn wir jetzt einfach im Glauben leben und uns dessen bewusst sind, our life lives a life that glorifies God. Dann lebt unser Leben, ist unser Leben ein Leben, das Gott verherrlicht. I'm going to change the city. Ich werde die Stadt verändern. All these cars are going to start letting people go through. Und all diese Autos, die werden jetzt auch anfangen, Leute durchzulassen. And I'm going to have a bumper sticker. Und ich werde so einen Autoaufkleber haben. On the front of my car. Vorne beim Auto. That says backwards. Das verkehrt herum sagt. Let your light shine. Lass dein Licht leuchten. So when they look in their rearview mirror to thank me. Also wenn die dann in den Rückspiegel schauen, um sich bei mir zu bedanken. It's gonna say, let your light shine. Dann wird da stehen, lass dein Licht scheinen. Now listen to this. Matthew chapter 5, also Matthäus 5, Vers 16. Let your light shine before men. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. In such a way. Yeah. Steht nicht in, auf so eine Art. Yeah. In such a way. Let your light shine in such a way that they may see your good works. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. And glorify your Father who is in heaven. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Not their Father. Nicht ihren Vater. Your Father. Sondern euren Vater. He's not their Father yet. Er ist noch nicht ihr Vater. Maybe. Vielleicht. That they would glorify your Father. Dass sie euren Vater verherrlichen. That suddenly they would be, their attention would be drawn. Dass plötzlich ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist. To the one you're focused on. Zu dem einen, auf den du fokussiert bist. Why are you like you are? Warum bist du so wie du bist? Well, wenn, naja. It's not me. Das bin nicht ich. I've given my life to Christ. Ich habe mein Leben Christus gegeben. Let your light shine. Lass dein Licht leuchten. That they may see your good works. Damit sie eure guten Werke sehen. The word good here is not agathos. Und dieses Wort gut ist nicht agathos. Agathos is doing good things for people. Dieses agathos bedeutet gute Dinge für Menschen zu tun. It's the word. I forgot the word now. Kalos. Sondern das Wort kalos. And it means an attitude. Und das bedeutet eine Einstellung. So that your attitude, damit deine Einstellung, can be seen, gesehen werden kann. It's not what we do, es ist nicht das, was wir tun, it's why we do it, sondern warum wir es tun. Why does the worship team come early? Warum kommt das Anbetungsteam früh? Why do people prepare the buffet? Warum bereiten Leute das Buffet vor? Why does a mom get up at 4 o'clock in the morning? Warum steht deine Mutter um 4 in der Früh auf? Well, she has to, maybe, right? Vielleicht weil sie muss. Maybe. Oder vielleicht. But maybe to glorify God. Aber vielleicht um Gott zu verherrlichen. The attitude. Die Einstellung. We really need to concentrate more on why we do things. Wir müssen uns wirklich mehr konzentrieren auf das, warum wir Dinge tun. In all things, damit in allen Dingen we glorify God. Wir Gott verherrlichen. So if I get up in the morning, also wenn ich in der Früh aufstehe, at 3 o'clock to breastfeed my baby, um 3 in der Früh, um mein Baby zu stillen, or I get up to go to work at 5 o'clock, oder ich stehe um 5 auf, um in die Arbeit zu gehen, I do these things to glorify God. Dann tue ich diese Dinge, um Gott zu verherrlichen. Which means inside of me. Das bedeutet, in mir drinnen is this treasure, ist dieser Schatz, and that I'm living my life, und dass ich mein Leben lebe, filled with faith, mit Glauben gefüllt, and hope, und Hoffnung, and love, und Liebe, and I'm building myself up in these realities, und ich baue mich selbst auf in diesen Realitäten, so that even if no one else sees what I'm doing, und damit auch wenn niemand sieht, was ich tue, I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. And the angels see what I'm doing. Und die Engel sehen, was ich tue. And I'm bringing people into a knowledge of God. Und ich bringe die Menschen in so eine Kenntnis von Gott. I'm drawing people's attention to the awesomeness of God. Und ich ziehe die Aufmerksamkeit der Menschen auf das, wie wunderbar Gott ist. But pastor, you don't know me. Aber Pastor, du kennst mich nicht. I mean, I fail on the job all the time. Ich mache ständig Fehler bei meiner Arbeit. I don't think I belong in this church. Ich glaube nicht, dass ich in diese Gemeinde gehöre. I work where everybody smokes. Ich arbeite, wo alle rauchen. Everybody curses. Und alle fluchen. There's so much pressure. Da ist so viel Druck. That I just scream back at people. Dass ich dann genauso schon zurückschreie auf die Leute. Shut up! Und ich sag, halt deinen Mund. I don't want to hear another thing. Ich möchte nicht noch was hören. I'll scratch your eyes out. Sonst reiße ich dir deine Augen aus. I thought you were a believer. Ich hab gedacht, du bist gläubig. I am a believer. Ich bin gläubig. What do I do? Was mache ich da? Blow them away. Überrasche sie. Surprise them. Überrasche sie. How? Wie? How? Wie denn? I fail every time. Ich fehle da ständig. Try this one. Versuch das. I'm sorry. Es tut mir leid. I really am. Es tut mir wirklich leid. I am a believer. Ich bin gläubig. But I'm also a wicked sinner. Aber ich bin auch ein furchtbarer Sünder. But I got a big God. Aber ich habe einen großen Gott. That's what makes a difference. Das macht einen Unterschied. You know what? I'm sorry for calling you an idiot yesterday. Und es tut mir leid, dass ich dich gestern einen Idioten genannt habe. I don't even want to tell you the things I thought about you. Ich möchte dir nicht einmal sagen, die Dinge, die ich gedacht habe. I've already apologized to everybody else I said that you were an idiot to. Ich habe mich schon bei allen anderen entschuldigt, denen ich gesagt habe, dass du ein Idiot bist. And here's a new pen. I broke your pen yesterday. Und hier ist eine neue Kugelschreiber. Ich habe gestern deinen kaputt gemacht. If all we can do is say I'm sorry. Wenn alles, was wir tun können, ist zu sagen, dass es uns leid tut. That is one of the most wonderful lights I can let shine. Das ist eins von den wunderbarsten Lichtern, die ich leuchten lassen kann. And I think everything starts from there. Und ich glaube, alles beginnt dort. I am a failure at home. Ich bin ein Versager zu Hause. I try to be a light to my children and I fail. Ich versuche ein Licht für meine Kinder zu sein und ich versage ständig. I say, children, be like your daddy. Und ich sage, Kinder, seid so wie euer Papa. And I think, no, don't be like your daddy. Und dann denke ich mal, na, seid doch nicht so wie euer Papa. But how about if it starts with forgiveness? Aber wie wär's damit, wenn es mit der Vergebung repentance. Beginnt? Mit Reue. We've all heard of D.L. Moody. Wir haben alle schon von D.L. Moody gehört. He was a great evangelist. Er war ein wunderbarer Evangelist. In the 1800s. Im 19. Jahrhundert. Very famous. Started a Bible Institute. Er war sehr berühmt. Er hat so ein Bibelinstitut gegründet. Led a lot of the soldiers in the Civil War to Christ. Und hat viele Soldaten des Bürgerkriegs zu Christus geführt. I heard a story. He used to go into the battlefields. Und ich habe eine Geschichte gehört, er ist zu den Schlachtfeldern with gegangen. A bottle of whiskey. Mit einer Flasche Whisky. And the soldiers that were already unconscious. Und die Soldaten, die schon bewusstlos ready waren. To die, he would give them a shot of whiskey, wake them up and try to lead them to the Lord. Denen hat er einen Schluck Whisky gegeben, hat versucht sie aufzuwecken und sie zum Herrn zu führen. Amazing guy. Unglaublicher Mann. He had one problem now. Er hatte aber nur ein Problem. He had a terrible temper. Er hat schreckliche Probleme mit Zorn. One guy criticized his message. Ein Mann hat seine Botschaft kritisiert. After church, nach dem Gottesdienst. He was standing on the stiege, you know, on top of the stairs. Er ist so da oben an den Stiegen gestanden. You know what he did? Wisst ihr, was er gemacht hat? He threw the guy down the stairs. Er hat den Mann die Stiegen runtergeworfen. But he would come home at night. Aber er ist am Abend nach Hause gekommen. And he would repent to his family on his knees. Und er hat vor seiner Familie auf seinen Knien Reue getan. And at his funeral, und bei seinem Begräbnis his temper was brought up. Wurde auch über seinen Zorn gesprochen. It was mentioned, es wurde erwähnt, that Mr. Moody was a man with a problem. Dass Mr. Moody ein Mann mit einem Problem war. But with a great God. Aber mit einem großartigen Gott. And despite his weakness, und trotz seiner Schwäche, his light shined. Hat sein Licht geleuchtet. His kalos, his attitude, it shines. Sein Kalos, seine Einstellung hat geleuchtet. And our life shines when we begin with repentance. Und unser Leben scheint, wenn wir mit der Reue beginnen. If you can't do anything else on the job but say you're sorry. Wenn du nichts anderes tun kannst bei deiner Arbeit als zu sagen, es tut mir leid. You may be the only one on the job who does that. Da bist du vielleicht der einzige auf der Arbeit, der das tut. Don't try to do anything else. Versuch gar nichts anderes. Just say I'm sorry. Sag einfach, es tut mir leid. Hey, I'm sorry. I was a little bit impatient. Es tut mir leid, ich war da ein bisschen ungeduldig. Was? Was? Yeah, I was a little I'm sorry. Ja, es tut mir leid, ich war Was? Was? What? People think you're crazy. Leute glauben, du bist verrückt. Start apologizing. Beginn einfach damit, dich zu entschuldigen. Start repenting. Fange an, Reue zu tun. Say, you know what? Sag, weißt du was? You see this problem here? Siehst du das Problem hier? Ja, und? Ja. Na, was ist? What's the matter? It was my problem. Das war mein Problem. It's my fault. Das ist meine Schuld. What? Was? Was? It was my fault. Es war meine Schuld. I just want to say I'm sorry. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid. Let your light shine. Lass dein Licht leuchten. And if that's the only thing that shines, it's a great thing. Und wenn das einzige ist, was scheint, ist es eine großartige Sache. Children? Kinder? Daddy wants to say something. Der Papa möchte euch etwas sagen. Really? Wirklich? Oh, Daddy, no! Nein, Papa, bitte Daddy nicht. Daddy wants to say something. Er möchte was sagen. Now sit down. Er setzt euch hin. Daddy is sorry. Dem Papa tut es leid. But he's so mean. Dass er immer so böse ist. Forgive me. Vergib mir. Would you forgive me? Würdet ihr mir bitte vergeben? Would you forgive me? Würdet ihr mir vergeben? Forgive me. Forgive me. It all can start from right there. Es kann einfach dort beginnen. Let your light shine. Lass dein Licht leuchten. Before men. Vor den Menschen. And you know what will happen? Und wisst ihr, was passiert? They will glorify your Father. Sie werden euren Vater verherrlichen. In heaven. Im Himmel. I was driving down my street the other day. Bin vor ein paar Tagen auf meiner Straße gefahren. And I was in a little bit of a hurry. Ich war ein bisschen eilig gehabt. And it's 30 kilometer, you know. Und das 30 Kilometer Zone. I was going like, you know, 52 or something. Und ich bin halt 52 gefahren. And one of the neighbors comes out in the street, this old man. Und einer von den Nachbarn, dieser alte Mann, ist auf die Straße gekommen. Puts his fist up in the air, you know. Und hat so seine Faust geschwungen. He's this like super self-righteous guy, like. Und er ist so super selbstgerecht. Yeah, what are you doing there? So I just slowed down and pulled over and opened my window. Also bin ich einfach langsamer gefahren und stehen geblieben und habe mein Fenster runtergekurbelt. He was shocked. Er war schockiert. I said, "Was haben Sie gesagt?" I said, "What did you say?" He said, "You're driving a little too fast." Also Sie fahren ein bisschen zu schnell. I said, "You're right. I'm sorry." Und ich sage dann, ja, Sie haben recht, es tut mir Thank leid. You. Danke. And he's like, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Right? And on the back of the car it says, let your light shine. Und hinten am Auto steht eben drauf, lass dein Licht leuchten. I'm going to put a little neon thing that I can turn on from the inside. Ich werde so ein Neonlicht dran machen, dass ich dann von innen einschalten kann. Let your light shine. Lass dein Licht leuchten. It's wonderful. Es ist wunderbar. And if I don't know what to do, und wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, just say, I'm sorry. Sag einfach, es tut mir leid. I gotta confess one more thing. Ich muss noch eine Sache bekennen. I'm such a sinner. Ich bin so ein Sünder. I was on my way home from baseball practice. Ich war am Heimweg von der Baseball vom Training. And I had to go to dinner and I had the base and the kids and everything and also ich musste zum Abendessen wohin und ich hatte das Baseball mit den Kindern gehabt. I was coming up to this red light. I was the last car. Und ich bin zu dieser roten Ampel, green light, you know? Also zu diesem grünen Ampel gekommen und ich war schon das letzte Auto. The sinner side came out of me and I just kind of squeezed through, you know? Also da ist die Sünderseite von mir ans Licht gekommen und ich hab mich einfach irgendwie durchgezwängt. Next thing I know, two blue lights, you know. Und das nächste, was ich weiß, zwei Blaulichter. And this cop comes out, you know. Dieser Polizist kommt raus. And he says, "Zulassen Schein, you know, and everything, also, and my driver's license." Also and he looks at me. Sehen, und er schaut mich an. And he says, "You know what you did, right?" Er sagt, Sie wissen, was Sie getan haben. I said, "Yeah." I said, ich bin 100% schuldig. And I said, I'm 100% guilty. 100%. 100%. And this guy just kind of stepped back a little bit. Und dieser Mann ist einfach ein bisschen so einen Schritt nach hinten gestiegen. He started laughing. Und hat angefangen zu lachen. I had my head down, you know. Und ich habe meinen Kopf schon runtergebeugt gehabt. Yeah. I am a sinner caught in the act. Ich bin ein Sünder, der bei der Tat ertappt worden ist. Stone me. Also steinigen Sie mich. And he stood there and he started laughing. Und er ist dort gestanden und einfach angefangen zu lachen. He said, "Well, you know." Und er hat gesagt, also wissen the best Sie, I can do for you. Das Beste, was ich für Sie tun kann. I can give you the absolute minimal. Ich kann Ihnen das Minimum geben. And I said, "Thank you very much." Und ich habe gesagt, danke sehr. And then he gave me a ticket, you know. Und dann hat mir halt das Ticket gegeben. It was the minimal. And das Strafmandat, das war das and minimal I said, "Sir, Strafmandat." Thank you so much. Und ich habe gesagt, danke so sehr. And he was still smiling, just beaming, you know. Und er hat noch immer gelächelt und hat so gescheint. And then he said, "I want to be saved." No. Dann hat er gesagt, ich möchte errettet werden. Nein, stimmt not nicht. Quite, but. Na, das noch nicht. Das nicht. You know, and like even despite the fact that you're a sinner, you can let your light shine. Also auch trotzdem du ein Sünder bist, kannst du einfach dein Licht leuchten lassen. Start with repentance. Beginn einfach mit It's Reue. Wonderful. Es ist wunderbar. Nobody in the world does it. Niemand in der Welt macht das. So they will glorify your Father in heaven. Also werden sie euren Vater im Himmel verherrlichen. As that guy, as I drive away and there's the fish on the back of my car. Und wenn ich dann wegfahre und da ist eben der Fisch hinten auf meinem Auto drauf. The police thinks I'm impressed. Ich bin beeindruckt. So with that, let's close. Mit dem lass uns schließen. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this evening. Danke für diesen Abend. We want to live a life that glorifies you. Wir möchten ein Leben leben, das dich verherrlicht. Whatever we do. Was auch immer wir tun. If we buy this building. Wenn wir dieses Gebäude kaufen. If we raise the money. Wenn wir das Geld bekommen. Then let us know why we're doing this. Dann lass uns wissen, warum wir das tun. To glorify you. Um dich zu verherrlichen. So that this neighborhood would look. Damit diese Nachbarschaft schauen kann. And say, who are these people? Und sagt, wer sind diese Leute? They've taken this whole building. Die haben dieses ganze Gebäude genommen. From top to bottom. Von oben bis unten. They've turned it into the house of the Lord. Sie haben es in das Haus des Herrn umgewandelt. The whole district will know. Das, der ganze Bezirk wird's wissen. That this building has been dedicated to God. Dass dieses Gebäude dem Herrn gewidmet ist. But why do they do it? Aber warum machen sie es? But to glorify their Father in heaven. Wenn nicht einfach um den Herrn, den Vater im Himmel zu verherrlichen. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute.